Das ist Musik aus dem Album des japanischen Trompeters Toshinori Kondo, Silent Melodies, also schweigsame Melodien, das im November des Jahres erschienen ist. Erhebe deine Stimme. Gestern Nacht habe ich die letzte längere Fahrt in diesem Jahr angetreten. Links und rechts der Straße, vor und hinter mir, war Nebel. Und sonderlich schnell bin ich nicht gefahren. Dazu auch relativ Gedanken verloren, in Gedanken halt. Am Ende eines Jahres nämlich auf dieses zurückzublicken, ist im Grunde wie diese Fahrt hier, dachte ich. Du siehst nicht viel. Januar, Februar, was zum Teufel war da noch? War da überhaupt was? Manchmal reißt der Nebel aber auf. Schwaden ziehen an dir vorbei, dazwischen erkennst du die groben Umrisse von, sagen wir, Gehöften, Baumgruppen, Weiden, auf denen Kühe stehen oder Giraffen vielleicht auch. So genau ist das im Nebel nicht auszumachen. Und plötzlich fallen dir Namen ein, Begebenheiten, die das Jahr auf die eine oder andere Art und Weise geprägt haben. Musik, ja, Musik, die du gerne mitnehmen möchtest, über dieses Jahr hinaus, das ja bald endet. Und da kann es dir passieren, dass du dich auf einmal verbeugst, stillschweigend vor Typen, deren Wirken du schon immer, nicht nur in diesem Jahr, immer irgendwie beneidet hast. Diese Typen, die so vogelfrei sind, frei wie ein Vogel, diese Vagabunden, Gaukler, Piraten, diese Schmuggler, die der rhythmisierten und durchgeplanten Zeit eine Nase drehen. Immerzu sind sie woanders, wenn sie gerade eine Platte rausbringen, müssten sie eigentlich Interviews geben in Berlin, in Köln, in Hamburg, in München. Stattdessen hängen sie rum bei Freunden in Wetzlar, spielen bei denen in irgendeinem Schuppen. Und wenn sie ein paar Konzerte gemacht haben, lösen sie sich auf oder tun sonst einen vermeintlichen Unsinn. Sie arbeiten mit Lässigkeit, mit Zufällen, mit Fehlern und sie hoffen auf die Genialität des Augenblicks. Ich denke an Typen wie Hermann Düne, Devendra Benhard und ich denke sogar an diese mit etlichen Zufällen und Zufälligkeiten zusammengekommene Band The Good, The Bad and The Queen. Diese drei möchte ich in einer Linie spielen, denn ihre Platten fand ich in diesem Jahr bedeutsam. Hermann Düne macht den Anfang. I think I'd rather wait for the winter to come. I never make a move when I'm out in the sun. I'll be ready to forgive your foolish mistake when the water gets cold and freezes on the lake. I need a good night of sleeping, I need a little more time. I need to sleep for a few months before I make up my mind. I'll be up early in the morning and wide awake when the water gets cold and freezes on the lake. I saw your face in a dream, I heard your name in a vision. I give myself a season before I make a decision. My knees will be steady and my hands won't shake when the water gets cold and freezes on the lake. There's a lot of things I'm doing I never thought I would do. There's a lot of places in the world that I will never go to without you. Right now I need to stay home and I don't need your company. Right now I need to be alone and I need you to stay away from me. I love the smell of your hair and the blue of your eyes, but you're far too complicated and you tell a lot of lies. I'll see what's right and what's wrong, I'll see what's true and what's fake when the water gets cold and freezes on the lake. And then I'll send out invitations to my family and friends. They will come all the way from Sweden, they will come all the way from France. My brother will bless the wine, and my sister will bake a cake when the water gets cold and freezes on the lake. Then when the time is right, and when I think I understand, when I forget that you're a runaway, that you've had another man, you'll come to me crawling as fast as a snake

Ein kleiner Surf durch das fast abgelaufene Jahr 2007. Erhebe deine Stimme, habe ich es einfach mal genannt und hier jetzt einfach mal ein paar Tracks in einer Reihe gespielt, mit deren Bands, Interpreten ich irgendwie doch einiges Nettes verbinde. Nehmen wir einfach mal Devendra Benhart. Als das Album irgendwann im frühen Herbst erschien, habe ich es hier gespielt. Es gefiel mir, aber so richtig angesprungen hat es mich nicht. Aber dann hörte ich es bei anderen Leuten, mal hier, mal da. Und ich stellte fest, ich fühle mich eigentlich immer sauwohl, sobald die Platte erklang. Und ich erkannte sie auch sofort. Ich erkannte sofort seine Handschrift, obwohl zahlreiche Tracks auf diesem Album sind. Und den Schlusspunkt setzte ein Besuch letztens noch im Bochumer Plattenladen Discover. Mitten im Weihnachtsstress draußen, ein Hupen, ein Hasten mitten in der Stadt. Du gehst in den Plattenladen, hallo Klaus, so heißt der Besitzer da, und was läuft? Devendra Benhart, du fühlst dich einfach wohl und auch so ein bisschen entrückt von all dem anderen Zeug, was um dich herum ist. Smokey Rolls Down, Thunder Canyon. Davor haben wir Hermann Düne gehört, gesehen hätte ich fast gesagt. Ich hätte ihn 5-6 Mal, beziehungsweise die Band 5-6 Mal sehen können dieses Jahr. Meistens spielte sie, wenn meine Informationen richtig sind, in Wetzlar. Da haben sie einen Kumpel, der eine Kneipe betreibt. Sie kommen einfach gut klar mit dem und deshalb spielen sie da. Manchmal waren sie auch in Bonn oder in Köln, aber ich habe sie nie zu fassen bekommen. Aber immer, wenn ich mit ihr über diese Band mich mal ausließ, in Gesellschaft, ich entsinne mich noch, da sprang plötzlich jemand aus Berlin auf mich zu und sagte, was hast du plötzlich gesagt? Sein Name ist Jim Avignon. Er macht eigentlich so etwas schrillen Elektropop. Ich erwähnte gerade Hermann Düne. Er sagte, die Band kenne ich. Ich habe den Sänger mal in New York getroffen, schriller Typ. Dann waren wir uns nicht ganz einig, woher die Band eigentlich kommt. Anfangs dachte ich immer aus der Schweiz und Frankreich. Dann hieß es irgendwann, nee, das sind Schweden. Dann hieß es, die hängen ständig in New York, das sind Amerikaner. Und dieser Jim Avignon sagte mir, du ganz sicher, Hermann Düne, die kommen aus Australien. Jetzt habe ich doch nochmal alle erdenkliche Presse und sonstige Sachen gecheckt und bin mir mittlerweile wieder sicher, es ist eine schweizerisch-französische Band, die wir da eben gehört haben. The Good, The Bad and The Queen dazu und Iron and Wine, gerade verklungen, das ist der Singer-Songwriter Sam Beam aus den USA, der ein für dieses Jahr vielleicht nicht ganz untypisches Problem aufwirft. Sollen wir diese Typen, die mehr und mehr zur One-Man-Band mutieren, eigentlich weiterhin Singer-Songwriter nennen? Sie kommen mehr und mehr mit einem unglaublich umfassenden Instrumentarium daher, das sie teilweise nur sehr amateurhaft beherrschen, aber es gelingt ihnen, so etwas wie eine sehr treffsichere, naive Musik, naive Malerei, könnte man fast sagen. Iron and Wine ist mit The Shepherd's Dog eins meiner absoluten Lieblingsalben in 2007 und auch das sage ich gleich dazu. Das dazugehörige Label Sub Pop ist mein Label des Jahres. Wir machen weiter mit meinem Newcomer des Jahres, meinem persönlichen Newcomer des Jahres. Das ist die Gruppe Yearsayer aus New York. We'll be right back. 1 Live. 4. Wir haben gerade das Debütalbum der New Yorker Band Yesaya gehört, das heißt All Our Symbols. Es erschien relativ spät im Jahr und ich habe hier wirklich extrem lange überlegt, ich halte so eine Rubrik Newcomer des Jahres für relativ wichtig und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, obwohl noch frisch in den Ohren, entscheidest du dich einfach für dieses Album, weil es von einer unfassbaren Qualität ist und weil es wie einige Alben auch in diesem Jahr einen ganz interessanten Weg antritt, eine Suche nach meinem Gefühl, eine Suche nach einer neuen Ursprünglichkeit, nach Natur. Hier verwehen alle Hierarchien innerhalb der Band, sondern man hat das Gefühl, hier kommt einem eine Gruppe, ein Kollektiv entgegen, das mit Mitteln der Verklärung, Entrücktheit, ja sogar der Trance einen wirklich unglaublich interessanten Sound schafft, der natürlich auch immer wieder afrikanische Klänge sucht und verstärkt auch Klänge, die mir aus dem karibischen Raum geläufig sind. Steel Drums und vieles, vieles mehr. Calypso-Gitarren finde ich persönlich hochinteressant. Und ein Beispiel von mehreren, wo sich die Musik wegentwickelt von straff organisierten Bass-Schlagzeug-Strukturen hin zur Stimme, zu mehrstimmigem hohen Gesang. Das Ganze hat, wie gesagt, so eine entrückte, vielleicht quasi religiöse Stimmung. Für meine Begriffe ein ganz interessantes Phänomen in diesem Jahr. Erhebe deine Stimme. Dubstep ist kein neues Phänomen für 2007, aber so nachhaltig wie in diesem Jahr hat es natürlich noch nie die deutschen Clubs und mittlerweile auch Festivals erreicht. Die Partys laufen gut, bekommen mehr Zulauf und finden großen Applaus. Es ist unheimlich schwer, in einer Szene, die sich auch in diesem Jahr nicht kommerzialisiert hat, die sogenannten Lieblingstracks zu finden. Aber ich bin mir sicher, RSD, gerade gehört mit Love of Jarlight, ist einer davon. Und wenn ich Heiligabend den Anstehenden im Auge habe, dann auch dieser hier, den wir jetzt hören von M. Fiddler. If I Don't, natürlich im Dubstep Remix. Mein Exemplar weist hier keinen Namen aus, White Label. Da es aber auf dem Label Abux erschienen ist, nehme ich an, dass es Scuba ist. Thank you. Wisst ihr, bei 1Live4, ich bin kein Professional Techno DJ, Ladies and Gentlemen. Ich brauche keine Titel für die sogenannte Peak Time. Wenn irgendwer hinter mir steht, jetzt musst du die Leute aber zum Kochen bringen, sonst kann ich dir die Gage leider heute nicht bezahlen. Für mich ist es absolut ausreichend, wenn ein Techno-Track mir unter die Haut geht. Aber das muss er erstmal schaffen. Meine Hymne des Jahres, mein Techno-Track des Jahres stammt von Guy Boratto und heißt Beautiful Life, aus seinem Album Chromophobia, hier im Sascha Funke Remix gerade gehört. Auch gut der hier. Cobblestone Jazz aus Kanada, 23 Seconds, das Album. Thank you. Fritz Live. Infos. Mit Sandra Polch um 23 Uhr. Hunderte Glatteisunfälle in NRW, Tote bei Wohnungsbrand in Köln und das Wetter morgen trocken, aber kalt. Eisregen und Blitzeis haben viele Straßen in NRW in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Landesweit kam es zu über 620 Unfällen. 7 Menschen wurden schwer verletzt. Polizei und Streudienste waren vielerorts im Dauereinsatz. Am häufigsten krachte es in Ostwestfalen, im Münsterland und in Teilen des Ruhrgebiets. Die A2 musste bei Bielefeld nach einer ganzen Reihe von Unfällen vorübergehend gesperrt werden. Die Deutschen haben bei ihren Weihnachtseinkäufen offenbar einen Schlussspurt hingelegt. Die Umsätze sind in den vergangenen Tagen gestiegen. Trotzdem ist der Einzelhandel nach Aussage seines Sprechers Pellengar noch nicht ganz zufrieden. Der Einzelhandel hat das Umsatzniveau des Vorjahres noch nicht ganz erreicht. Wir wollen insgesamt 75 Milliarden Euro umsetzen. Das wäre dann so viel wie vor einem Jahr, als wir ein gutes Weihnachtsgeschäft hatten, weil die Mehrwertsteuererhöhung vor der Tür stand. Möglicherweise wird das Umsatzziel aber noch morgen und vor allem an den Tagen nach Weihnachten erreicht. Dann lösen viele ihre geschenkten Gutscheine ein. Belgien hat nach mehr als einem halben Jahr wieder eine Regierung. Das Parlament bestätigte den liberalen Politiker Verhofstadt als Ministerpräsidenten. Allerdings handelt es sich nur um eine Übergangsregierung, die höchstens bis Ende März im Amt bleibt. Dann soll die Macht an den Christdemokraten Le Terme übergeben werden. Er hatte Mitte Juni die Wahlen gewonnen, aber keine Regierungskoalition zustande bekommen. Grund ist, dass die Parteien aus den belgischen Landesteilen Flandern und Wallonien zerstritten sind. Durch ein Feuer in einem Kölner Mehrfamilienhaus ist am Abend eine Frau ums Leben gekommen. 2 weitere Bewohner wurden verletzt. Sie hatten noch versucht, ihrer Nachbarin zu helfen und erlitten dabei Rauchvergiftung. Warum das Feuer in der Wohnung im 2. Stock ausbrach, ermittelt jetzt die Kölner Polizei. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht kann es neblig und glatt sein. Die Temperaturen sinken fast überall unter 0. An Heiligabend erst dicht bewölkt, später freundlicher, aber weiter kalt. In Köln und Plettenberg werden es maximal 2 Grad, in Mal bis 3 Grad. Übermorgen wechselnd bewölkt und weiter trocken. Am 2. Feiertag etwas Regen. Stauschau. Aus Teilen von NRW wird uns Nebel gemeldet. Stellenweise könnt ihr weniger als 100 Meter weit sehen. Fahrt vorsichtig, Staus gibt's keine. Okay, dann will ich hier mal weitermachen mit meiner kleinen Show, der ich heute einen Untertitel, Titel, Arbeitstitel, wie auch immer, gegeben habe. Erhebe deine Stimme. Ein kleiner Surf, natürlich absolut subjektiv, durch das fast abgelaufene Jahr 2007. Entstanden, ich muss das ehrlich sagen, weitgehend während einer gestern Nacht absolvierten, länger anhaltenden Nebelfahrt. Immer wieder langsamer gefahren, nicht, dass dir da ein Reh oder ein Wildschwein noch reinläuft, irgendwie sowas. Und immer wieder nachgedacht, Klaus, was war denn da los in diesem Jahr? Ich wollte eigentlich ganz bewusst mal darauf verzichten, jetzt alle möglichen Listen durchzugehen, sondern ich dachte, liebe Platten und Tracks, ihr müsst jetzt einfach stark sein. Bitte kommt zu mir hin, dass ich mich an euch erinnern kann. Und irgendwann tauchte auch für mich so die Frage auf, was war denn eigentlich dein liebstes deutsches Album? Tokotronic fiel mir ein, Die Türen soeben erschienen, aber natürlich auch das von Mouse on Mars zusammen mit der Manchester-Legende Mark E. Smith. Ein grob und grobschlächtig zusammengeschlagenes Groove-Album, nie aber schlampig, das mir persönlich unglaublich großen Spaß gemacht hat. Mark E. Smith in absoluter Hochform. Die drei nennen sich von Süden Fed, Traumatic Reflections, das Album. Und das ist eigentlich mein liebstes deutsches Album in diesem Jahr. Wir hören Musik daraus. I was in summer, unknown town. And we went down the recline of the unnamed streets. Some town unknown. At a traffic circle, a man in a yellow helmet, a mountain bike, pulled up to me. I went along with it at first. He started singing. I was in my garden. I just kept singing.

Großartig. 1 Live 4, die Sendung heißt Erhebe deine Stimme. Gestern in ihren Grundzügen während einer nebeligen Autofahrt entstanden. Ich erwähne das deshalb, weil wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, wirklich so durch absolut dichten Nebel zu fahren, dann spüre ich hin und wieder meinen alten Freund David Vincent neben mir. Ich bedauere, dass einige unter euch, insbesondere die Jüngeren, ihn vielleicht nicht kennen. Er war ein ziemlich cooler Typ. Es gab eine Fernsehserie um ihn herum, die hieß Invasion von der Vega. Ich glaube, die kam damals so jeden Dienstag 21 Uhr, lief so eine Dreiviertelstunde und war irgendwie meine Lieblingsserie, sodass ich bis bis heute noch die Eingangsworte der Serie auch fast auswendig vor mich her sprechen kann. Die ersten Bildsequenzen zeigten David Vincent. In tiefster Nacht fuhr er mit seinem Wagen durch ein unwegsames Gelände. Es war völlig nebelig. Und dann meldete sich ein Sprecher aus dem Off, der sagte sinngemäß, David Vincent suchte eine Abkürzung, die er nie fand. David Vincent hat sie gesehen, er weiß, dass es sie gibt. Und diese Sie, von denen David Vincent dann wusste, dass es sie gibt, das waren Außerirdische. Denn plötzlich, als irgendwie der Wald sich öffnete, eine Lichtung, da sah er sie im grellen Licht mit ihrem Raumschiff landen. Sie, die Außerirdischen, die ihn in den folgenden 100 oder 500 Sendungen folgen, verfolgen sollten. Dieser David Vincent hatte eben etwas Neues gesehen und jetzt komme ich mal zum eigentlichen Punkt, auch in so einem Jahr will man ja irgendwie doch mal was Neues. Man hat zwar schon viel gesehen, aber irgendwie denkt man, es reicht nicht, da muss noch was zukommen. Ich freue mich also in diesem Jahr dieses wirklich bezaubernde isländische Label 12 Tonar entdeckt zu haben aus Reykjavik. Ein Label, das gewissermaßen aus einem Plattenladen entstanden ist, der zunächst existierte und deren Macher sich sagten, also wenn wir schon Platten verkaufen, dann können wir auch Platten veröffentlichen. Seit 8 Jahren tut 12 Tonar das, herausgekommen sind mittlerweile etwa 40 Alben, darunter auch das bezaubernde der isländischen Sängerin Ólöf Arnalds, die ich eben gespielt habe mit ihrem neuen Album Vit og Vit. Sie selber singt, spielt Gitarre und spielt auch die Harfe. Wir haben das Stück unmittelbar nach Von Sydenfeld gehört. Dann kam ein Album, das in eine, wenn auch subjektiv erdachte Bestenliste einfach reingehört. In diesem Monat ist es in zahlreichen Zeitschriften Platte des Monats, das Burial-Album. Untrue heißt es, dass, nachdem ich jetzt öfter gehört habe, für meinen Geschmack 2-3 Prozentpunkte schwächer ist als das Debütalbum. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es ein hervorragendes und hervorstechendes Album dieses Jahres ist. Mir persönlich liegen die Garage Beats, das hinten Grollende, das liegt mir persönlich nicht frei genug. Der Platte fehlt aus meiner Sicht so 5% Boshaftigkeit, die das erste Album noch hatte, aber ich will das hier nicht vertiefen. Nach Burial haben wir eben verklungen Efdemin gehört. Philipp Sollmann, der ein selbstbetiteltes Album in diesem Jahr veröffentlicht hat. Eins, wenn nicht das Lieblingstechno-Album von mir, auf dem er freilich auch hausige Rhythmen anschlägt. Ein Album mit sehr viel Soul. Und eins, wo auch Philipp Sollmann alias Efdemin diese Ursprünglichkeit sucht, die ich heute schon mehrfach versucht habe anzusprechen. Stimmen eben. Hier gut zu hören, polyrhythmische Sachen im Hintergrund, Stammesgesänge, ein Track, der gewissermaßen auch eine Verbeugung vor ursprünglicher afrikanischer Musik ist. Es gibt zu diesen Platten, die mir in diesem Jahr aufgefallen sind, so etwas wie ein Referenzalbum, das ich in diesem Jahr gespielt habe, das für mich wichtig ist, weil es in dieses Jahr hineinwirkt. Und das möchte ich jetzt spielen. Es stammt aus dem Jahr 1980, es heißt My Life in the Bush of Ghosts und stammt von Brian Eno und David Byrne. Und wenn ich hier sage, erhebe deine Stimme, dann ist dies das Stimmenalbum schlechthin. Brian Eno wollte zu jener Zeit Stimmen haben, aber nicht seine eigene. Er mochte sie nicht und er sagte, wenn ich singe, dann klingt es wie Gesang. Ich will aber Stimmen, aber solche Stimmen, die ich erst gar nicht verstehe, denn dann klingen sie nicht nach Gesang, sondern nach Musik. Also suchte er seinen Freund David Byrne auf. Ich will die Geschichte nicht zu lang machen. Die beiden flochten in ihre erdachte Kultur noch einen Dance-Faktor ein und am Ende hantierten sie mit ganz unkonventionellen instrumentalen Mitteln auch. Sie schlugen etwa auf Keksdosen und erzeugten so Voodoo-artige Rhythmen und sie hatten Stimmen aus Nordafrika. Brian Eno hatte Nordafrika bereist und von dort per Kassetten zahlreiche Stimmen mitgebracht. Die mischten sie mit amerikanischen Gospelpredigern und mit vielem, vielem mehr. Aus diesem Album möchte ich einen Titel spielen.

Ein kleiner Surf durch das Jahr 2007, ich nenne ihn Erhebe deine Stimme. Frankreich hat seit vielen, vielen Jahren den Fuß mächtig in der Tür zum Dancefloor, wenn man so will. Es fing an mit Laurent Garnier, Daft Punk und alles, was dahinter kam. In diesem Jahr das Offensichtliche war Ed Banger. Das Geheimnis lieferte Chloé, die wir hier gerade gehört haben und deren Album ich jetzt nicht mit irgendeinem Superlativ schmücken möchte, das für mich aber unbedingt auch hier in diese Sendung hineingehört. The Waiting Room heißt es und es reicht von verführerisch geheimnisvollen Groove-Tracks wie dem gerade gehörten Brushoff bis hin zu elektroakustischen Songs, die geradezu liedhaften Charakter haben. Ein ganz, ganz spannendes Album. Jetzt habe ich einen kleinen Frosch im Hals, den ich eben entfernen möchte. Davor haben wir MIA gehört, die mit ihrem Album Carla in der Lage war, mit Hilfe von verstörerisch wirkenden Samples, mit Bollywood-Sounds, mit straighten Dance-Beats, mit Elektro-Geschichten, wirklich die Klangwelten aller nur denkbaren Metropolen zu einem fantastischen, spannenden und spannungsreichen Album zu verdichten. Mit Carla ist MIA in meiner persönlichen Rangliste, gehört sie zu einem der drei Pop-Alben des Jahres. Eins haben wir dann entsprechend gehört, zwei will ich hier noch nachliefern. Ich habe in diesem Jahr hier in dieser Sendung sehr viel Dubstep gespielt, aus vollster Überzeugung. Darunter zu leiden hatte vielleicht in der Menge ein Style, mit dem ich hier in der Sendung auch mehr oder weniger nicht unbedingt groß, aber doch älter geworden bin, Drum and Bass. Aber seit Wochen laufe ich herum und erzähle allen möglichen Leuten, ey, weißt du was, ich bin total angefixt wieder von diesen neuen Drum and Bass. Jazz-Tunes. Ich muss zugeben, es spielt eine Rolle. Ich hatte einige Übertunes von Lynx im DJ-Set von DJ Dash gehört. Das war, fand ich unglaublich. Dann meine persönliche Beschäftigung mit Breakage, mit den Tracks vom Bassbin-Label. Und darüber hinaus gab es auch so etwas wie einen Hafen, den ich spätestens seit etwa Mitte des Jahres immer mal wieder anfahren konnte und das auch gern getan habe. Es ist mein Drum-and-Bass-Album des Jahres. Es stammt vom Trio Calibre, St. Kel und Marcus Intellex, kurz Mystical genannt, The 11th Hour. Das ist das Album. Drum and Bass mit zahlreichen Hall- und Echo-Kammern, der auf Länge gehört durchaus trance-artige, fantastische Wirkung haben kann. Hier ein weiterer Titel von Breakage, den ich in diesem Jahr häufiger gespielt habe. Der hier heißt Roughed Up und stammt aus seinem 2006er Album This Too Shall Pass. Sei's drum, auch wenn wir uns hier im Jahr 2007 befinden. Wir können aber ruhig noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Ich finde es immer total interessant, Bands, die schon lange verblichen sind, Jahre später plötzlich neu zu bewerten. Es gab in den 60er Jahren eine Popband, die mit ihrem karibisch gefärbten Pop große Erfolge hatte. Dann völlig in der Versenkung verschwand ihr Frontmann. Eddie Grant hatte solo freilich noch großen Erfolg. Seit Lily Allen vor 2 Jahren so wunderschön Karibik-Kalypso-lastige Popsongs wieder nach vorne brachte. Wie gesagt, es ist ein Sound, den ich verstärkt höre. Plötzlich entdecke ich die Equals wieder auf irgendwelchen Compilations und sie lieferten in diesem Jahr mit ihrem Song Police on My Back gewissermaßen die Vorlage für einen Rap-Newcomer, neuen Rapstar aus England, nämlich Lethal Bizzle. Für mich ist das einfach mal ein Grund. Wir hatten ja auch die Diskussion um die Lokomotivführer in Deutschland, auch mal in diesem Zusammenhang hier einfach den Funky Like a Train von den Equals zu spielen. Give me a ride. I'm happy. Live. Infos mit Sandra Polch um 24 Uhr. Glatteis führt zu hunderten Unfällen. USA planen größte biometrische Datenbank und das Wetter kalt, aber trocken. Eisregen und Blitzeis haben viele Straßen in NRW in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Landesweit kam es zu über 620 Unfällen. 7 Menschen wurden schwer verletzt. Polizei und Streudienste waren vielerorts im Dauereinsatz. Am häufigsten krachte es in Ostwestfalen, im Münsterland und in Teilen des Ruhrgebiets. Die A2 musste bei Bielefeld nach einer ganzen Reihe von Unfällen vorübergehend gesperrt werden. Das FBI in den USA plant offenbar die größte biometrische Datenbank der Welt. Das Projekt soll 1 Milliarde Dollar kosten und Verdächtige in der ganzen Welt ausfindig machen können. Nach einem Bericht der Washington Post sollen neben Fotos und Fingerabdrücken auch Daten, beispielsweise über Gesichtsformen oder spezielle Angewohnheiten der Menschen, gespeichert werden. Die US-Behörden nehmen schon seit einigen Jahren bei der Einreise Fingerabdrücke und haben durchgesetzt, dass in den neuen EU-Reisepässen biometrische Merkmale gespeichert sind. Israel will seine Bevölkerung besser vor Kurzstreckenraketen schützen. Für knapp 150 Millionen Euro soll ein neues Abwehrsystem aufgebaut werden. Militante Palästinenser feuern seit Jahren aus dem Gazastreifen Granaten und Raketen auf die nahegelegenen israelischen Städte. Dabei gibt es zwar selten Opfer, die Bevölkerung lebt aber in ständiger Angst. Das neue System soll in 2,5 Jahren einsatzbereit sein und angreifende Kurzstreckenraketen schon im Anflug zerstören. Durch ein Feuer in einem Kölner Mehrfamilienhaus ist am Abend eine Frau ums Leben gekommen. 2 weitere Bewohner wurden verletzt. Sie hatten noch versucht, ihrer Nachbarin zu helfen und erlitten dabei Rauchvergiftung. Warum das Feuer in der Wohnung im 2. Stock ausbrach, ermittelt jetzt die Kölner Polizei. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht ist bewölkt und stellenweise neblig. Außerdem können die Straßen glatt sein. Der Heiligabend beginnt trüb. Später lockert es dann auf und trocken bleibt es auch. Dazu winterliche Temperaturen in Gummersbach nur -1 Grad. Dortmund und Detmold kommen auf höchstens 3 Grad plus. Am ersten Feiertag wechselnd bewölkt und trocken, am zweiten dann etwas Regen. Stauschau. Wie gehört, aus Teilen Nordrhein-Westfalens wird uns Nebel gemeldet. Stellenweise könnt ihr weniger als 100 Meter weit sehen. Und Glatteis gibt es im Moment vor allem im Regierungsbezirk Detmold. Eins live. 4. Okay, die Equals haben die Vorlage gerade gegeben. Ich möchte jetzt gerne Lethal Bizzle spielen. Der hat sich in diesem Jahr jetzt nicht unfassbare Meriten irgendwie erworben. Aber ich denke, wenn man in einem Jahr zurückblickt, da muss man irgendwann auch den Kopf doch nochmal nach vorne nehmen und auch mal in die Zukunft schauen. Und ich glaube, Lethal Bizzle ist ein Name, ein Mann, uns, mir erstmals bekannt geworden in diesem Jahr, bei dem wir noch mit einigem rechnen können. Also spiele ich hier Musik von ihm, nämlich besagtes Police on My Back, das im Grunde auf die Version von The Clash zurückgeht, die ihrerseits damals aber die Equals mit Police on My Back gecovert haben. So. I used to be a criminal, top car dealer. Big competition, but Mark has a reeler. But quite frank, Mark cars were professional. Ringed over, exceptional. Serial change, notebook keys. All you need to worry about was the fees. Well, let's see, it could start from a bag. Depending on what car, you could pay 20 G's. Look at these brand new X5 with keys. Look at these Mercedes-Benz with TV. Look at these Golf, Astras, TTs. And if you could want, yeah, we can get these. Best sellers were Puntos. Don't be laughing when I say Puntos. Applied the whole of Wolferstone with Puntos. They were cheap and cute and everyone could afford it. Like, I had to pack that all in, obviously because of the music, but like, one time I got chased by helicopters, police dogs. Like, I got away though, but I listen to what happened though. Look, so I'm in my Punto, yeah, and I see the boy them in the rear view, and I'm thinking, shit, what am I gonna do? This car's slow, so they're 1.2, so I jumped out while I was still moving, somewhere random in Chingford. Back then, yeah, I was a little Linford, but not ugly as Linford. Anyway, so I'm running, heart is pumping fast. Boom, boom, boom, boom, getting tired, they're catching my ass. Boom, boom, boom. Then I saw a back garden wall, I spent no lads about 20 foot tall. Jumped over, I thought all was cool. That's when I heard the helicopter. Oh shit. So I remember sitting in this garden, right? And like, the helicopter's at the other side of the road. So

that's industry. Talk, you're in the industry, and I'm ranked they will see beds from far. I got eyes like a hawk came balling. Cool in the hustle, I start early morning. Eyes on the prize, pies on the horizon, still fighting for rights. I'm driving for nights. Realize we have been shining bright like stars in the sky. Like roadie, roadie, they gotta never test roadie. Crew in the midst of the night. I've been mixing for 9, producing for 19, shotting for 12, and spitting for 9. I'm do this thing. Stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing. Right through this thing, we run the game. So let's do this thing. Let's do this thing. Stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing. Right through this thing, we run the game. So let's do this. You see the 4 best crews in the game. I'm in them. If you don't like me, do something then. 10 minutes crew faces. I ain't in them. I want paper, dibby dibby wages. I ain't in them. My crew put 5 £20 notes in a roulette machine and spin them. Anybody get rude, I clench my fist and chin them. Forget a mash, forget a clash. They're trash, I'll bin them. I don't want a lyrical swing, I will physically swing them. That's why I haven't clashed anybody since lumps on them. So wince, and if I hear man say my name, I'll ring them. I hear any gun talk on the 3310. I'll find out where they are and link them. Headlock, power drive and ping them. Do this thing, stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing. Right through this thing, we run the game. So let's do this thing, let's do this thing. Stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing. Right through this thing, we run the game. So let's do this. Okay, sickle your jaw, you know the score. Doing this thing since way before. First it was weed, then ACs. Now it's better versus, but I'm on CDs. You know me from E14, across the E3, schooling E17 now. I got the family now. I rep L-O-N-D when you can't chat to me now. You can't track me, especially when I'm doing this thing on a hype thing exactly. It's locked down naturally, so when I thought that was heavy, but I showed them already. You don't know, man, I've been there for ages. Lost up the pace, still broke up the pace. Constant level, man, I behave, some call it a haze. We can do this thing, stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this thing, let's do this thing. Stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this. We can do this thing, stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this thing, let's do this thing. Stay with me, we'll get through this thing. I'll show you how to do this thing, right through this thing. We run the game, so let's do this. Erhebe deine Stimme, kleiner Rückblick durch das Jahr, kleiner Surf durch das Jahr 2007. Wiley haben wir im Grunde zweimal gehört mit seinem Album Playtime is Over, nach meinem Verständnis eher True Grime, also wahrhaftiger Grime. Und dann hier mit seiner Roll Deep Crew, die ein Album im März, April ungefähr rausgebracht hat. Rules and Regulations heißt es, das eigentlich als sogenanntes Street Tape, als Tape auf der Straße ursprünglich verteilt werden sollte. Dann merkten aber die Beteiligten, verdammt, der Stuff, der ist so gut. Es wäre schade, wenn wir es eben nur auf der Straße verkaufen. Und so entstand eine CD, die auch so ganz nebenbei einen super coolen Pop-Faktor abwirft. Es gibt auch das Album von Dizzy Rascal, das mir insgesamt etwas zu weitläufig ist, in zu viel verschiedene musikalische Richtungen schlägt. Es geht rückwärtsgewandt in Sachen Drum and Bass, was ich gut finde, denn daher kommt die Musik zumindest mittelbar, aber dann auch viel Theater mit Gitarren, ein bisschen Soul, R&B. Also ein Album, das die Fähigkeiten von Dizzy Rascal natürlich nicht mindert und auch herausstreichen kann, das musikalisch mich aber persönlich nicht so angesprungen hat. Im Gegensatz zum zweiten von insgesamt 3 Alben des Jahres konnte mich diesmal wirklich nicht entscheiden. Alle hatten so absolut ihre Wertigkeit und standen da bei mir so stark nebeneinander, dass ich am Ende auch keine Unterschiede mehr machen wollte. Es ist eine amerikanische Band, deren Pop-Songs wirklich von einer solchen Schönheit sind, dass du geneigt bist, da in irgendwelche romantischen Vergleiche auszuweichen, etwa wenn die Sonne im Westen untergeht und da ist irgendwie ein Hügel und kurz bevor sie hinter dem Hügel verschwindet, hast du so das Gefühl, sie sitzt jetzt wie ein Ball auf dem Hügel, ein unfassbares Bild. Du läufst hoch, weil du vielleicht denkst, sie sitzt da tatsächlich, aber am Ende findest du nur leere Flaschen und Fastfood-Verpackungen, Kippen und all diese Sachen und die Sonne ist in Wirklichkeit ganz woanders. Was ich damit sagen will, die Songs sind von einer so bedrückenden Schönheit, dass ich mich gelegentlich gefragt habe, ja, ist das denn Blendwerk? Die Rede ist von dem Cease to Begin Album und den Band of Horses, das ich hier in den Sendungen Sonntagnachts häufiger am Ende gespielt habe, als eine Art Release, wenn man so will, Erlösung für uns alle, nachdem ich ja oft genug 3 Stunden hier rauf und runter stilistisch gefahren bin. Die Band of Horses. Fast. The shit was flying. Been a fool. No revelations in the water, no tears into the booze. And pace the floor. The worried people shaking the whole house. I take it back. Take it all back. The regret that's got to stay in the hounds upon the track. Als ich eher zu Beginn der Sendung bereits Iron and Wine alias Sam Beam gespielt habe, habe ich eher beiläufig gesagt, das amerikanische Label Sub Pop ist mein Label des Jahres. Ich finde Labels eigentlich als Musikhörer ziemlich wichtig, denn wenn ich den Leuten, die so ein Label führen, vertraue, dann kann ich davon ausgehen, die filtern Musik, die ich mir nicht auch noch alles anhören muss, Tapes und Demo-Tapes, die da eintreffen, und die treffen für mich schon mal eine coole Vorauswahl. Und wenn ich immer wieder feststelle, das ist so, ich kann mit der Musik leben, dann fange ich irgendwann an, mir die Platten eines Labels auch blind zu kaufen, mitzunehmen, zu bestellen, wie auch immer. Und Sub Pop hat bewundernswert die Krise nach dem Ende der Grunge-Musik Nirvana überwunden, jahrelange Talfahrt, und glänzt seit Jahren im Grunde schon mit fantastischen Acts, zu denen zum Beispiel auch die brasilianische fast nur Mädchenband CSS gehört, viele andere mehr. Die Platten sind teilweise zum Heulen schön, aber sie sind auch zum Totlachen. Tatsächlich hat Sub Pop in diesem Jahr einen Kabarettisten, einen Comedian verpflichtet. Der Mann heißt Patton Oswalt. Ich will den mal ganz kurz anspielen. Möglicherweise verstehst du kein Wort, Aber das ist eine Live-Aufnahme. Werewolves and Lollipops heißt die Platte von Patton Oswalt. Das ist so unfassbar. Ich garantiere dir, wenn du es 2 Minuten hörst, fängst du an mitzulachen, ohne womöglich zu verstehen, um was es geht. Hier in der Szene, die wir jetzt, ich kann das so erstmal vorweg sagen, wo es drum geht. Das ist eben die berühmte Situation. Er, Patton Oswalt, betritt ein Restaurant und unterhält sich mit dem Kellner. Wir hören da mal ganz kurz rein. I'm so hungry. What's good to eat here at the Kentucky Fried Chicken, man? What do you have on the menu that's good? Oh, our mashed potatoes are awesome. All right, I'll say that right now. And, our corn is really sweet and crunchy. That's really great. And, we have these little, like, popcorn chicken things. They're kind of breaded. I like those. And, if you get the mashed potatoes, you got to get the gravy. The gravy is so tangy. It's really good. Okay, stop right there. Can you pile all of those items into a single bowl? Just kind of make them into a wet mound of starch that I can eat with a spoon like I'm a death row prisoner on suicide watch. Can I just have that instead? Yes, we can do that. We can also arrange those on a plate like you're an adult with dignity and self-respect. You don't have to actually eat your food out of a single bowl. Fuck that, I'm done, I don't give a shit. Just pile all those things in a bowl. Is there a way that the bowl... Thank you. I still shattered. Smothered and covered, splattered all over Manhattan. And sha, sha, sha, sha, sha, sha, sha doobie. Sometimes it's really just like the movies. Du bist hier bei 1 Live 4. Ich nenne die Sendung heute Erhebe deine Stimme und wage einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2007. Die Frage, die Radiohead gerade gehört, mit ihrem ins Netz gestellten Album In Rainbows aufwarfen, war zwar nicht neu, so eindringlich und so originell und interessant, aber noch nie gestellt worden. Die Frage lautete schlicht und einfach, was ist es dir wert? Es gab auch noch andere Fragen, die mit diesem Thema verbandelt sind, aber für uns, sage ich mal, als Konsument, als Hörer war es, glaube ich, die entscheidende Frage, mit sich, wie es so schön heißt, schwanger zu gehen und zu überlegen, was zahle ich denn? Das Zahlen, wir alle wissen, das war ja freiwillig, man konnte zahlen, man musste nicht. Viele haben sich gedacht, ich sauge mir das erstmal auf lau runter und gehe dann im Januar, wenn das fürstliche Werk als physischer Tonträger kommen wird, gehe ich einkaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu dieser Klientel derzeit auch noch zähle. Wir haben Reckoner aus dem In Rainbows Album gehört von Radiohead. Sicherlich eine der am meist, wenn nicht die meist diskutierte Maßnahme innerhalb des sogenannten Business, wenn man mal von dem Kolossal-Hype um die quasi Wiedervereinigung von Led Zeppelin für das Konzert zuletzt in London absieht. Radiohead. Davor haben wir eins der aus meiner Sicht zahlreichen Alben gehört, die in diesem Jahr in irgendeiner Weise religiös oder zumindest quasi religiös daherkommen. Bei Check, Check, Check der amerikanischen Band bezog sich das in erster Linie auf ein fantastisches Cover, das die Szene und die Situation um die Arche Noah nachzeichnete. Nur waren die Beteiligten hier auf dem Cover Menschen wie auch allerlei Fabelwesen, hoffnungslos betrunken, sie torkeln da herum und sie sind auch nicht wie in der biblischen Arche Noah jeweils zu zweit angeordnet, um sich vor dem Hochwasser retten zu können in der Arche Noah, sondern sie laufen jeweils zu dritt herum. Ein wunderschönes Cover, eine Party gewissermaßen auf den Weltuntergang. So haben Check, Check, Check es erklärt. Und davor habe ich gespielt Matthew Dear, der als Audion bereits im letzten Jahr einige absolute Floorfiller hatte, Techno-Tracks, und der in diesem Jahr ein, wie ich finde, ausgezeichnetes, beeindruckendes Wave-Album gemacht hat, mit kurzgeschnittenen, knappen Songs nachzuhören auf Asa Breed, seinem Album, aus dem ich eben Musik gespielt habe, und das für meine Begriffe auch hier einfach mal in diesen Topf hineingehört. Erhebe deine Stimme, eine Sendung im Nebel gemacht. Gerade im Nebel passiert es dir ja, ich spiele erneut auf meine gestrige Autofahrt an, dass du fährst und fährst und fährst und auf einmal hast du das Gefühl, stand da jemand? Hast du irgendwas gesehen? Hast du etwas übersehen? So geht es mir auch, wenn ich auf das Jahr zurückblicke. Themen beim Aufräumen, beim Einsortieren, wo ich denke, na, du hörst in die Platte noch kurz rein und dann stellst du sie alphabetisch da ab, wo sie hingehört. Und plötzlich trifft mich der Schlag und ich frage mich selber, bist du wahnsinnig? Wie konntest du denn diese Platte schlicht und einfach übersehen und überhört haben? Ich muss sagen, da war ich ärgerlich über mich selber. Es betrifft sogar einen Typen, mit dem ich zumindest mittelbar auf eine kuriose Art verbandelt bin. Der geschätzte Ingo Sänger hat mich vor 6-7 Jahren mal gefragt, ob ich Lust hätte, ein paar Tracks zusammenzustellen für eine Compilation, die er auf seinem Farsight-Label veröffentlichen wollte. Das tat ich auch und ich nahm unter anderem einen Track der Third Eye Foundation. Das war ein Typ namens Matt Elliott aus Bristol. Dass dieser Matt Elliott in diesem Jahr aber sein insgesamt zweites Soloalbum veröffentlicht hat, ist spurlos an mir vorbeigegangen, obwohl ich es bei mir zu Hause liegen hatte. Tief traurig bin ich da, zumal dieses ein wunderschönes Album ist mit einer osteuropäisch-balkanartig anmutenden Schwermut, wie ich sie so auch auf den Beirut-Platten noch nicht gehört habe. Ich möchte dieses Album deshalb hier erstmals ins Spiel bringen. Matt Elliott mit dem im Juli erschienenen Album Failing Songs, vor 3 Tagen von mir entdeckt. When the time my dad has made me. I'm a hustler, baby. That's my dad has made me. Gotta do what you gotta do to survive. Gotta take what you gotta take to stay alive. Gotta do what you gotta do to survive. Gotta make what you gotta make to stay alive. Just your life. Erhebe deine Stimme, das Jahr 2007. Für mich war interessant in diesem Jahr, was sich in einem ungewöhnlichen Spannungsfeld, nämlich zwischen Drum and Bass, Dubstep und Techno getan hat. Und in diesem Spannungsfeld ist mir nachhaltig auch der gerade gehörte Titel aufgefallen, der im Original eigentlich von Simeon Mobile Disco stammt und Hustler heißt, den wir hier aber gerade im Shackleton Remix gehört haben. Für mich ist das der beste Remix des Jahres 2007. Ich will mich hier nicht vor der einen oder anderen Superlative drücken, aber die kommt wirklich in seltener Klarheit raus. Ich habe in diesem Jahr keinen besseren Remix gehört. Immer wieder konnte ich mich dabei erwischen, beim Hören dieses Titels mir zu wünschen, er möge doch bitte nie aufhören. Ich fühlte mich plötzlich in völlig andere Sphären versetzt. Keine Ahnung, ist schwer zu beschreiben. Er fasziniert mich einfach. Es gab auch andere Kandidaten. Ricardo Villalobos war sicherlich ein gefragter Remixer in diesem Jahr mit seinen ellenlangen, ausufernden Werken. Das französische Gespann von Justice sicherlich. Aber ich bin mit dem New Rave nicht so richtig warm geworden, mit dem ganzen Elektrophänomen, das mir in diesem Jahr zu sehr die schon leicht abgestandene Suppe des Tages war, um ehrlich zu sein. Und deshalb hier, Remixen ist eine unerwartete unheimlich wichtige Sache. Sie kann einen Track in ein neues Licht stellen. Für mich ist das klar. Simian Mobile Disco Hustler im Shackleton Remix gerade gehört. Erhebe deine Stimme. Ich finde es interessant zu beobachten, wie einige Bands schon seit einigen Jahren versuchen, die Koordinaten eines Pop-Songs oder eines Rock-Songs zu verändern. Und sie tun das. Und zu diesen Bands gehört auch die kanadische Band Arcade Fire, die ähnlich wie andere Gruppen auch hergeht und im Grunde das Hauptgewicht vom Rhythmus, von den Gitarren verlagert hin zu den Stimmen. Ich finde es ganz interessant, wie sie das machen und wie ein dadurch auch nicht zuletzt natürlich auch wieder ein Moment des Spirituellen entsteht, des Entrücktsein, der Euphorie, der Trance, wie auch immer man das bezeichnen oder interpretieren will. Bezeichnenderweise entstand das diesjährige Album Neon Bible ja auch in einer Kirche und hat als eines der absoluten Highlights dann auch diesen mit schwerer Kirchenorgel beginnenden Song Intervention, der für mich absoluten Signalcharakter für dieses Jahr innehat. Und genau den möchte ich auch spielen vom Neon Bible Album Arcade Fire, die für mich, wenn ich einfach mal versuche, so unter Pop-Gesichtspunkten zu urteilen, eins der drei Alben des Jahres dann auch darstellen. Dann haben wir sie alle drei. Yeah. wunderbar. Wo wir hier gerade so feierlich zusammensitzen, das Wichtigste zuerst. Ich möchte nicht versäumen, dir und euch alles Liebe und Gute für Weihnachten, ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Und darüber hinaus möchte ich auch allen, die hier gerade anwesend sind, natürlich einen guten, friedlichen Rutsch in das neue Jahr 2008 wünschen. Wie war denn dieses fast abgelaufene Jahr 2007? Es ist schwer, darauf eine Antwort zu finden, und ich habe mir gedacht, ich halte es in diesem Fall mal mit dem ehemaligen Trainer von Arminia Bielefeld, Ernst Middendorp, der zu Zeiten seiner Noch-Tätigkeit gefragt wurde nach einem Spiel, wie groß seine Angst gewesen sei, dass seine Mannschaft Arminia Bielefeld kurz vor Schluss noch in Führung liegend, kurz vor Ende vielleicht doch noch den Ausgleich kassiert hätte, was nicht passiert ist. Ernst Middendorf antwortete auf die Frage, das kann man nicht in Litern oder Kilogramm messen. Und so ähnlich möchte ich es auch bei der Beurteilung dieses Jahres halten. Verabschieden möchte ich mich, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich freuen natürlich, wenn wir uns am nächsten Sonntag vielleicht hier noch wiederhören. Verabschieden möchte ich mich, erhebe deine Stimme getreu diesem Motto, mit dem Album des Animal Collective Mitglieds Panda Bear, das heißt Person Pitch, und auch das ist ein Stimmenalbum. Alles Liebe, alles Gute, mein Name ist Klaus Vier.